Zum 69. Gründungstag der DVRK veröffentlichten die nepalesischen Zeitungen Noya Prakas und Arpan die klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung. Antworten auf die Fragen des Vorsitzenden der Journalistengesellschaft Nepals und Antworten auf Fragen einer Journalistendelegation der USA-Zeitung The Washington Times jeweils in vollem Wortlaut. In den Zeitungen erschienen ein Sonnenporträt und ein Foto von ihm. Anlässlich des 40. Jahrestages der Veröffentlichung des klassischen Werkes von Kim Il-sung, Thesen über die sozialistische Bildung, brachte die antiimperialistische Plattform Deutschlands auf ihrer Internet-Homepage dieses Werk in vollem Wortlaut.